Ich habe das Gefühl, du bist unzufrieden. Das tut mir wirklich leid für dich. Ich habe gerade keinen Grund zu lieben. Deine Schnee ist geschmolzen, ich erkenne dein Gesicht. Zwischen dir und dir gibt es ein paar Unterschiede. Keine Kompatibilität mit deinem zweiten Ich. Du willst mir ständig meinen Mund verbieten. Ich fühle mich wie in lebenslanger Schweigepflicht. Irgendwie hab ich die Vermutung, du willst nicht mehr. Dann geh doch, kein Bock auf dieses Hin und Her. Du weißt nicht, ob du lieben oder hassen sollst. Und bist der Ansicht, dass du's lieber lassen sollst. Geh doch, dann geh doch. Wenn du mit mir nicht mehr zufrieden bist, ja, dann geh doch. Dann geh doch, Mensch, dann geh doch. Wenn du mit mir nicht zufrieden bist, dann geh doch. Geh doch, geh doch, geh doch, geh doch. Geh doch, geh doch, geh doch, geh doch. Geh doch, geh doch, geh doch, geh doch. Geh doch, geh doch, geh doch, geh doch. Jedes Wort von dir wie ein Messerstich. Hoffentlich komme ich hier lebend raus. Ich glaub, du hältst dich für was Besseres. Du zählst mir ständig meine Fehler auf. Mein Kopf platzt, weil du nur am Meckern bist. Du hast ne Schraube locker, du bist eh gestört. Deine Argumentation ist so lächerlich. Du solltest dich mal selber reden hören. Irgendwie hab ich die Vermutung, du willst nicht mehr. Dann geh doch, kein Bock auf dieses Hin und Her. Du weißt nicht, ob du lieben oder hassen sollst. Und bist der Ansicht, dass du's lieber lassen sollst. Geh doch, dann geh doch. Wenn du mit mir nicht mehr zufrieden bist, ja, dann geh doch. Dann geh doch, Mensch, dann geh doch. Wenn du mit mir nicht zufrieden bist, dann geh doch. Geh doch, geh doch, geh doch, geh doch. Geh doch, geh doch, geh doch, geh doch. Geh doch, geh doch, geh doch, geh doch. Geh doch, geh doch, geh doch, geh doch. Du versuchst mit deiner Art und deinen Wörtern mich manipulativ reinzuwaschen. Das Ziel von jedem Wort, was du sagst, ist mich indirekt bei allem klein zu machen. Ich glaub, jetzt ist die Zeit gekommen, um Stopp zu drücken und einmal Halt zu machen. Zurückzublicken, gut nachzudenken und gegebenenfalls hier alles sein zu lassen. Oh, was passiert hier? Am Anfang war der Streit so klein. Mittlerweile keine Kleinigkeiten mehr, weitaus mehr als kleine Reibereien. Yeah. Am Anfang sind die Menschen blind und reden groß. Ja und wie, kein Jahr verfliegt und der Partner bildet auf einmal den Gegenpol. Anstatt zu reden, den Kampf annehmen, den anderen sehen und sich anzupassen, scheinen wir uns damit abzufinden, nicht sonderlich super zusammenzupassen. Es macht alles keinen Sinn mehr, bitte versteh's doch. Ich seh's doch, habe dich aufgefordert zu gehen, aber du stehst noch. Bitte geh doch, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, geh doch. Dann geh doch, wenn du mit mir nicht mehr zufrieden bist, ja, dann geh doch. Dann geh doch, Mensch, dann geh doch. Wenn du mit mir nicht zufrieden bist, dann geh doch. Geh doch, geh doch, geh doch, geh doch. Geh doch, geh doch, geh doch, geh doch. Geh doch, geh doch, geh doch, geh doch. Geh doch, geh doch, geh doch, geh doch.